Die frommen Männer in Kamelhaarröcken, die Jungfrauen in der gleichen Tracht und von den älteren Ziegenböcken diejenigen, die eine Liebesnacht mit Anstand nicht mehr überstehen, weil sie zu aufgeschwemmt schon sind vom Wein und deshalb auch dreibeinig sich durchs Leben drehen, sie möge mir das Lästermaul verzeihen. Auch jene Mädchen, die noch immer nach mir zielen, mit dem Gebiss in einem nimmersatten Mund, als könnte ich, vom Wind so kahl geschorener Hund, noch immer auf der Flöte jeder Lust zum Tanz aufspielen, damit in dieser Welt der Trüben die Kinder sich schon üben, den ungereimten Vers zu singen, wovon den Leuten oft die Augen übergingen. Sie mögen mir mein Missgeschick verzeihen. Nur der verdammte Bürgermeister nicht. Dem spuck ich lieber dreimal ins Gesicht. Der hat mich um den letzten Bissen Brot betrogen und, was mich freute, in sein Haus genommen. Der soll mir bloß nicht in die Quere kommen mit seiner Fresse rund und rot. Dass hier im Loch nicht er, doch ich muss sein, das möge mir verzeihen. Auch die Herren vom Gericht, die mag ich nicht. Da hocken sie mit einem steinernen Gesicht auf ihrem Paragraphenthron und brennen jedem, der nicht blecht, ein Schandmal auf die Stirn. Die werden ihren Lohn bald kriegen für das hin und her gebogene Recht. Dass ich bei dieser Jagd der Hauptmann werde sein, das werden sie mir wohl verzeihen. Man schlage diesem Lumpenpack das Maul mit einem Hammer kurz und klein. Was übrig bleibt, das macht der Regen mir vom Frack. Ich bin Guillaume, das braucht mir niemand zu verzeihen. Als Lazarus einst in der Asche hocken musste, den Leib von Eiterschweren ganz entstellt, wer von den treuen Nachbarsleuten wusste, was Elend heißt? Sie lebten nur dem Geld und rührten keinen Finger für die Armen. Sie sagten, wen Gott straft mit harter Hand, dem darf kein Christ sein Mitleid schenken und erbarmen, sonst macht der Mann Geschäfte mit dem Höllenbrand allüberall, wo sich die Menschen drängen. Denn wer's lang hat, der lässt es auch lang hängen. Sie wussten wohl, warum sie diesen Spruch herunterschnurren, diese Seelenfänger und Oberhäupter aller Kirchengänger. Sie standen bei den Armen nie in einem Wohlgeruch. Sie lagen bei den Weibern vorn, bei Männern umgekehrt. Sie fraßen Fleisch und ließen ihre Schäflein fasten. Ich sah noch keinen Fürsten krank und abgezehrt. Sie darbten nie, sie soffen nur und prassten und zogen, wenn's nicht langte, an den Glockensträngen. Denn wer es lang hat, der lässt es auch lang hängen. Alle fragten mich, woher ich das denn wisse, da ich doch nie die höhere Philosophie mit solchem Fleiß studierte, so wie sie. Stattdessen aber in die schlimmsten Finsternisse hinunterstieg und mich dem Satanas verschrieb für einen schwülen Venusinenreim. Ach ja, ich brachte manche lasterhaften Lieder heim von meinen oft sehr angenehmen Gängen als Schürzenjäger, Vagabund und Dieb. Denn wer es lang hat, der lässt es auch lang hängen. Als man den Galgen mir hat zudiktiert, da hab ich an den Reichstag appelliert. Denn jedes Tier, das hier auf Erden raubt, hält seinen Kopf mit zum Vergnügen still. Wenn ihm ein Bösewicht ans Leder will, da wirst du ganz gehörig angehaut. Und ich soll in diesem kalten, verfluchten Hundeloch den Schnabel halten. Wär ich ein feiner Herr in Gold und Samt, dann hätt mich kein Gericht zu der Tortur verdammt. Ich habe oft für einen guten Witz in den Tavernen mich aufs Hinterteil gesetzt. Doch wenn der Henker jetzt mein Fleisch verpetzt, mit Schrauben und mit Nadeln lang und spitz, an Ketten, die ich in der Schwebe halten, da soll ich Mäuschen still den Schnabel halten. Und hätte ich im Kopf nur Häcksel drin, und wär ich dümmer noch, als ich schon bin, den Schädel soll man mir in Stücke hauen, wenn ich nicht mit dem letzten Atemzug nur protestier, dass man mich grundlos schlug. Und wenn der Henker winkt uns wie ein Zaun, Soldaten ihre Eisenlanzen halten, soll ich mich wie ein Stein verhalten? Ihr seht, ich habe nicht vorbeigezielt mit meinem Wisch. Denn hätte ich verspielt, wäre schon ein Strauch aus meinem Bauch herausgewachsen. Oder Bitterlauch. Drum soll man nie vor den Gewalten der hohen Obrigkeit den Schnabel halten. Auch so ein König neigt zuweilen sich zu seinem Untertan herab. Und denkt, wie ich, dass alle Menschen groß und klein am Ende sollen Brüder sein. Zuerst die Religion. Die alte Heuchelfratze, die euch, ihr Trottel, scheint als Dogma, Sakrament, die Wunder euch verramscht aus ihrem Glaubensschatze, euch in die Knie zwingt, euch Staubgeborene nennt. Und dann der Besitz. Du sagst, was ich zusammenkratze, stammt von der Arbeit her. Ja, das ist dein Talent. Die Arbeit traut dir nicht und deinem alten Schwatze, der als dein Privileg den Diebstahl anerkennt. Und dann die Staatsgewalt. Ein General mit Orden, der inneren Frieden schafft mit seinen Meuchelmorden und draußen Krieg führt. Er selbst am sicheren Ort. Heilige Dreieinigkeit! Willst du alles uns entraffen? Ihr seid es alle drei.

Wer bist du, Fürst, das über mich rollen? Wer bist du, Fürst, das über mich rollen? Frei dein Wagenrad, dein Ross mich stampfen darf. Wer bist du, Fürst, das in mein Fleisch dein Freund, dein Jagd und Ungebläut, der Flau und Rachen hauen? Wer bist du, das durch Saat und Forst, das Hurra deiner Jagd mich treibt, entatmet wie das Wild? Die Saat so deine Jagd zertritt, was Ross und Hund und du verschlingst, das Brot, du Fürst, ist mein. Du Fürst hast nie bei Eck und Flug, hast nie den Erntetag durchschwitzt. Mein ist Fleisch und Brot. Du wärst Obrigkeit von Gott, Gott spendet Segen aus. Du raubst, du nicht von Gott, Tyrann. Tyrann! Er war treu deutsch und barsch. Berühmt ist er durch einen Satz: Ach, leckt mich doch im Arsch. Der hat auch Goethen gut gefallen. Er machte ein Schauspiel draus und fällt der Satz im dritten Akt, dann klatscht das ganze Haus. Bei Goethe ist der Götz gemalt als Biedermann und Held. Weil es ein deutscher Dichterfürst natürlich mit Raubrittern hält. Denn das und nur das, das war der Götz. Von Treue keine Spur, doch Prügelei und Plünderei war seine wahre Natur. Er dacht, ich leg sie all aufs Kreuz und mache meinen Schnitt. Doch als es dann ans Sterben ging, da ging der Götz nicht mit. Er gab den Bauern falsch Befehl und ritt dann selbst nach Haus. Denn wenn ein großer Mann sich irrt, dann baden die Kleinen das aus. So ist der Götz gestorben im Bett und Goethe hat ihn bedicht. Doch was dann aus den Bauern wird, das kümmere sie beide nicht. Denn das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Sie lernen nichts. Sie lernen nichts, die Herren hochwohlgeboren. Vergeblich schmettert des Gerichts Posaune in ihren Ohren. Das Golden nur aus schwarzer Nacht, das Morgenrot der Freiheit lacht, nach blutig schweren Wehen. Sie mögen's nicht verstehen. Weil denn die Herren von besserem Blut die neue Zeit nicht lernen, so hängt die Herren kurz und gut hoch, hoch an die Laternen. Des Fürsten feile Dienerschar, der Tross der Schergenknechte, sie lernen nicht. trotz grauem Haar der Menschheit ewige Rechte. Dass es des Mannes unwert sei, in angestammter Hunde treu den eigenen Sinn zu knechten und für Tyrannen fechten. Sie lernen nichts, denn Sklavenbrut wird Freiheit nimmer lernen. Drum hängt die Buben kurz und gut hoch, hoch an die Laternen. Sie lernen nichts, die Gotteswort noch wähnen uns zu künden, dass Pfaffentrug und Geistesmord die größten aller Sünden, dass einer neuen Sonne Licht des alten Irrwahns Fesseln bricht, dass man zur Gottheit bete nur an der Freiheitsstätte. Das wird in blinder Glaubenswut kein Pfaffe jemals lernen. Drum hängt die Pfaffen kurz und gut hoch, hoch an die Laternen. Sie lernen nichts. Sie lernen nie die Kron und Purpur tragen. Des Schicksals Räucherfaust hat sie mit Blindheit ganz geschlagen. Sie träumen noch die alte Zeit, im Blut des Volks die Herrlichkeit des Purpurs neu zu aden, die Herren von Gottes Gnaden. Weil kein Tyrann in Gnaden geruht, des Volkes Recht zu lernen, hängt die Tyrannen kurz und gut hoch, hoch an die Laterne. Mein deutsches Volk, so lerne du dein eigenes Heil verstehen. Lass nicht in träger Rast und Ruh die Freiheit untergehen. Der Feinde Losungswort ist Blut. Sie stehen im Dunkeln auf der Hut. Sie schmieden neue Ketten. Ihr Blut nur kann dich retten. Wie schwer es auch sei, mit starkem Mut, mein Volk, du musst es lernen. Tyrannen, Pfaffen, Sklavenbrut hoch, hoch. Wie ist doch die Zeitung so interessant für unser liebes Vaterland? Was haben wir heute nicht alles vernommen? Die Fürstin ist gestern niedergekommen. Und morgen wird der Herzog kommen. Hier ist der König heimgekommen. Dort ist der Kaiser durchgekommen. Bald werden sie alle zusammenkommen. Wie interessant. Wie interessant. Gott segne das liebe Vaterland. Ist doch die Zeitung so interessant für unser liebes Vaterland? Was ist uns nicht alles berichtet worden? Ein Fähnrich ist der Leutnant geworden. Ein Hofprediger erhielt einen Orden. Die Lakaien erhielten silberne Borden. Die höchsten Herrschaften gehen nach Norden. Und zeitig ist es Frühling geworden. Wie interessant. Wie interessant. Gott segne das liebe Vaterland. Seht, wie dies Haus vom Golde strotzt, bewundert wird und angeglotzt, und lässt doch seine Fäulnis spüren. Der Keller dumpft, die Mauer bricht, es lohnt die Renovierung nicht. Dies Haus, vom Grunde bis zum Dach bröckelt es. Altersschwach, man muss es schleunigst demolieren. Ein Herr Bankier im Entresol saugt sich von dort zum Platzen voll aus Land- und Industriepapieren. Was er erwuchert bei dem Kauf, häuft sich schon bis zur Decke auf. Dies Haus, vom Grunde bis zum Dach bröckelt es. Altersschwach, man muss es schleunigst demolieren. Im ersten Stock ein Spekulant hat Pächter aller Bäs an Hand, die Kehle ihnen abzuschnüren. Die Mauer platzt vom Hamsterbrot, Er lauert auf die Hungersnot. Dies Haus vom Grunde bis zum Dach bröckelt es, altersschwach. Man muss es schleunigst demolieren. Darüber lastet ein Bankier. Er treibt seit Jugend dies Metier. Er frisst und trinkt und geht spazieren, neppt Steuern biedern angesichts, nährt sich in Frieden, leistet nichts. Dies Haus vom Grunde bis zum Dach bröckelt es, altersschwach. Man muss es schleunigst demolieren. Jacques Prévert, die Friedensrede. Gegen Schluss einer außerordentlich bedeutenden Rede stolpert der große Staatsmann zu seiner Pein über die Höhlung einer schönen Phrase und fällt hinein. Keuchend in plötzlicher Enge weist sein weit aufgerissener Mund die Zähne her und die Zahnfäule seiner pazifistischen Gedankengänge legt den Nerv des Krieges zutage. Die peinliche Finanzierungsfrage. Liegt eine grüne Lichtung, wo des Flusses Welle in tollem Singsang um die Gräser Fetzen säumt aus Silber, wo die Sonne stolz vom Berge Schwelle leuchtet, ist ein kleines Tal von Strahlen durchschäumt. Ein Soldat, jung und mit nacktem Haupte, offenen Mundes, den Nacken badend, wo die zarte Gresse blaut, schläft. Liegend unterm Wolkenzelt im Wiesengrund, bleich in dem grünen Bett. Drauf lichter Regen taut. Die Füße in den Lilien schläft er, lächelnd, leise, als lächelte ein krankes Kind in seine Schlafesweise. Natur ihn friert, dein warmes Wiegen tät ihm Not. Die Düfte lassen nicht erschauern seine Nase. Er schläft, die Hände auf der Brust, im sonnigen Grase so still. Er hat zur Seite rechts zwei Löcher, rot. Was ist von den vielen Kriegen geblieben, die ringsherum tobten, jahrhundertelang? Vielleicht nur das Land, wo dein Pass ausgeschrieben, die Verwaltung, die um deine Steuern rang. Vielleicht wär's genauso gut anders gelaufen. Vielleicht hätt dein Fürst noch Dukaten gehabt, um schnell noch mehr Landsknechte hinzuzukaufen für eine andere Fahne in deiner Vaterstadt. Es ist ein Zufall, vor dem unsere Stimmen verstummen. Doch es ist das bekannte und uralte Lied. Die tausenden Toten sind die Dummen, denn nichts ist geschehen und nichts geschieht. Was wissen die Lebenden von den Toten? Dass sie lachten und weinten, genau wie wir. Dass sie brauten und backten, feilschten und boten. Dass sie hofften und trauerten, genau wie wir. Sie freiten im Park von Versailles und London. Sie küssten in Prag wie in Leningrad, ergriffen dann Waffen und starben wie Hunde, oft grad kurz vor dem Frieden in der Vaterstadt. Es ist ein Zufall, vor dem unsere Stimmen verstummen. Doch es ist das bekannte, das uralte Lied. Die tausenden Toten sind die Dummen, denn nichts ist geschehen und nichts geschieht. Was ist aus den vielen Millionen geworden, die marschierten für Fürst und für Vaterland? Sie fielen und eh noch die Gebeine verdorrten, reichten die Chefs sich schon wieder die Hand. denn plötzlich wie jeweils der Krieg begonnen, so plötzlich war wieder der Krieg vorbei. Die Welt hat sich immer bei Blut besonnen, doch die Toten, die waren nie dabei. Es war immer so, unsere Stimmen verstummen, doch es ist das bekannte, das uralte Lied. Die Toten sind die Dummen, denn nichts ist geschehen und nichts geschieht. Was ist von den vielen Kriegen geblieben? Vom Kampf und vom Sieg und vom Heldentum. Vielleicht nur das Land, wo dein Pass ausgeschrieben und noch Grenzen bezahlt mit Tränen und Blut. Und hinter den Grenzen von Süden bis Norden nur Menschen, die träumen von Sonne und Wind, die sich gleich auf Befehl gegenseitig ermorden und nachher auf Befehl wieder Brüder sind. Es war immer so, unsere Stimmen verstummen, doch es ist das bekannte, das uralte Lied. Die tausenden Toten sind die Dummen, denn nichts ist geschehen und nichts geschieht. Entlassen. Jetzt ist soweit, liebe Leute, wir ziehen auf die Banken, revidieren die Kassen. Wenn man mal keine Arbeit hat, dann kann man durch die ganze Stadt wie ein entsprungener Sträfling bummeln. Kein Bissen Brot, kein Tropfen Bier und unsere Magenwände trommeln an jeder Bäckertür. Wir sind entlassen, jetzt ist soweit. Liebe Leute, wir ziehen auf die Banken, revidieren die Kassen. Den Vorrat hält die Not besetzt. So geht es nicht mehr weiter jetzt. Den kleinen Kindern knurrt der Magen. Was nun? Und alle Mütter schreien, wir können nicht unseren Jörn sagen, ich hab nischt. Ihr müsst artig sein. Wir sind entlassen, jetzt ist soweit. Liebe Leute, wir ziehen auf die Banken, revidieren die Kassen. Kein Groschen mehr. Man trägt sein Kleid aufs Leihamt zur Barmherzigkeit und kann bei Mutter Grün kampieren.

Bürger, es sind zu viele Ratten am Leben. Am hellen Tag klettern sie aus dem Müll und erdreisten sich, ihr Piepgeheule zur Würde des menschlichen Schreis zu erheben. Stopft ihnen die Mäuler! Gestern schlachteten sie auf dem Theaterplatz einen Hahn. Frecher ging es nicht mehr. Überall Ratten. Mit Uniformen angetan, in Priesterröcken, Fräcken, Krawatten. Sogar in Purpur laufen sie daher und vertilgen alles, was sie nagen. Fallen, versagen. Der Hunger der Ratten ist groß. Wie Ochsen gehen sie gegen die Weiden los und gegen die Wälder, die ihre Gier zur Holzmehl zernagt. Bald ist der Erdball so nackt wie die Kinderpopos. Die höchsten Berge, die zum Himmel ragen, fressen sie wie ein Brotlaib weg. Ihre Mäuler, rostbefleckt, stecken sie in Petroleumquellen und wehe, wenn der Durst sie übermannt. Dann ade, ihr Flüsse, Wasserfälle. Allmählich schlürfen sie alles leer. Den bitteren Ozean, das gewittergrüne Meer und danach die Sümpfe und Pfützen. Und bleibt davon kein Tropfen Rest, dann nagen sie sich an den Wolken fest, um ihre Hauer ins Abendrot zu pressen, bis aus den schnauzbärtigen Fressen auf ihre leergesaugten Opfer purpurne Blumen aus Sonnenblut tropfen. Ich, Rattenfänger, flöte süß mein Lied. Mondsüchtiger des Himmels, der die Welt durchzieht und locke die Ratten hinter mir her ins Meer. Ich lass mein Wiegenlied siebenfach tönen und glänzen. Die Ratten tanzen schläfrig auf entschuppten Schwänzen, versunken in meine Musik und merken nicht, dass Tod sie wiegt. Sie wiegen sich im Takt, mir nach, und ertrinken einzeln gemach im schwarzen, fruchtbaren Feld in meiner himmlischen Welt. Meier, der seit 30 Jahren schon fleißig seiner Arbeit nachging, für Tarif und Wochenlohn. Meier machte Überstunden, wenn sein musste im Akkord. Seine Jugend und sein Leben flossen ihm am Fließband fort. Der Direktor lobte Meiern, der noch niemals aufbegehrt. Auch privat fand der Direktor Meiers Leben lobenswert. Samstag spielte er gemütlich seinen Skat. mit Contra Re pflegte seinen Schrebergarten, wählte immer SPD. Als der Meier las, dass Leute für die Freiheit demonstrieren und sich niederknüppeln ließen, konnte er das nicht kapieren. Was gehen Vietnam und Notstand denn die kleinen Leute an? Wenn die Polizei sie prügelt, sind die selber schuld daran. Politik macht man von oben. Wir sind dazu viel zu dumm. Ich begeb mich in Gefahr nicht und so komm ich auch nicht um, dachte Meier, und er übte an dem Staat niemals Kritik, bis es eines Tages aus war mit dem Schrebergartenglück. Als der Schornstein nicht mehr rauchte, so wie er bisher geraucht, setzte man ihn auf die Straße, weil er alt war und verbraucht. Meier lebte von der Wohlfahrt und allmählich ward ihm klar, dass der Staat, in dem er lebte, doch nicht ganz in Ordnung war. In der Not hat er mit anderen Arbeitslosen demonstriert und zum ersten Mal die Schlagkraft unserer Polizei verspürt. Auf den Kopf schlug man den Alten. Und das Ende von dem Lied: Politik macht man von oben, rief der Meier und verschied. Solche Meiers gibt es viele. Das sind die, die sich erst rühren, wenn die Politik von oben sie am eigenen Leib verspüren. Die Moral von der Geschichte: Wehrt euch, Leute, ist zu spät. Und macht Politik von unten, als euch sonst die Meinen geht.

vor den Millionen hohl grinsender Skelette, vor den Fragmenten, den Knochentrümmern, mit meiner Verantwortung und lasse abzielen. Aber die Brüder zählen nicht. Sie schlenkern furchtbar mit den Kiefern, aber sie zählen nicht. Der General befiehlt 50 Kniebeugen. Die mürben Knochen knistern, die Lungen pippen, aber sie zählen nicht. Ist das nicht Meuterei, Herr Oberst? Offene Meuterei. Sie zählen auf Teufel komm raus nicht. Aber sie rotten sich zusammen, die Verrotteten, und bilden Sprechchöre, donnernde, drohende, dumpfe Sprechchöre. Und wissen Sie, was sie brüllen, Herr Oberst? Beckmann, brüllen sie. Unteroffizier Beckmann, immer Unteroffizier Beckmann. Und das Brüllen wächst, und das Brüllen rollt heran, tierisch wie ein Gott schreit, fremd, kalt, riesig, und das Brüllen wächst und rollt und wächst und rollt. Und das Brüllen wird dann so groß, so erwürgend groß, dass ich keine Luft mehr kriege. Und dann schrei ich los in der Nacht. Das Gedicht schlagen wir euch vor. Wir schlagen vor, mit anderen Augen einen neuen Weg zu suchen, den Blick zu heben und nicht den Kopf zu beugen. Wir schlagen vor, das Schweigen aufzubrechen, mit neuen Feldern das verdorrte Land zu überziehen und andere Luft zu atmen. Wir schlagen vor, die Lieder laut und unverschämt zu singen, den Winter zu bestreiken, den Frühling laut zu fordern, schlagen wir vor. Und Hände zu versammeln, die zueinander finden, und Türen zu befreien, schlagen wir vor. Neue Seiten aufzublättern, um neue Gedichte zu schreiben. Eine vollkommene Musik schlagen wir vor. Eine Harmonie der Träume, ein gemeinsames Wort. Wir schlagen vor. Das Schloss ohne den Schlüssel, die Tür ohne Riegel, Fenster ohne Gitter schlagen wir vor. Ein leeres Gefängnis. Ein Tod ohne Opfer. Wir schlagen vor, den Hass zu boykottieren. Eine Sabotage der Unterdrückung. Ein Berufsverbot für Wärter schlagen wir vor. Einen Maulkorb für Spitzel. Eine Zensur für Kommandos. Ein letztes Gedicht schlagen wir euch vor. Und diese anderen Augen. Und den aufrechten Blick. Die laute Stimme. Und die leeren Gefängnisse. Eine Zukunft schlagen wir euch vor. Es gibt einen Anfang jenseits aller Mauern.